Digi hoch 3. Vom Mund zum Ohr aus dem Zentrum für Lehrentwicklung der TH Köln. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Digi hoch 3 aus dem Zentrum für Lehrentwicklung, ein Podcast zum Einsatz digitaler Medien in der akademischen Lehre. Ich bin Christian Maximilian Steyer und heute möchte ich über das spannende Thema Barrierefreiheit reden, weil wir jetzt schon wieder, wir haben das Sommersemester 2021, hat jetzt gerade angefangen und wir gehen schon wieder in ein digitales Semester, jetzt schon zum dritten Mal. Und unsere Lehr- und Bildungswelt ist immer noch geprägt von digitalen Tools, beziehungsweise wir sind technikgestützt, versuchen wir unsere Lehre synchron und asynchron zu gestalten. Und das Thema Barrierefreiheit und überhaupt Barriere und Barrierearmut ist halt nicht unbedingt im Fokus. Und damit wir das auch mal ändern, habe ich mir gedacht, wir machen das heute mal zum Thema in diesem Podcast. Und dazu habe ich mir auch einen Gast eingeladen, Rose Jokic. Rose, stell dich vielleicht kurz selber vor. Hallo, mein Name ist Rose Jokic. Ich studiere Soziale Arbeit an der TH Köln. Super, vielen Dank. Ich muss sagen, wir haben es jetzt gleich um 9 und wir hatten uns eigentlich für um 8 verabredet. Und was halt für mich schon einfach mal ein sehr, sehr interessantes und sehr, sage ich jetzt mal, bahnbrechender Durchbruch war in der Wahrnehmung von Barrierefreiheit, wie lange wir beide gebraucht haben, jetzt hier zusammenzukommen, um eine Online-Aufzeichnung herbeizuführen. Schlussendlich sind wir doch auf das bekannte Werkzeug in der Lehre gelandet, also an der Hochschule Köln. Benutzen wir vorwiegend Zoom in der Lehre und das hat jetzt für uns beide super funktioniert. Wir haben was anderes probiert, also aus der Podcast-Szene wollte ich mal ein bisschen andere Software testen, für alle, die es kennen, StudioLink. Das hat fast bis zum Abschluss auch geklappt. Wir haben es nur nicht geschafft, den Aufnahme-Button bzw. den Anruf-Button für meine Seite zu klicken. Die Rose war nicht imstande, eine Leitung nachher so weit zu initialisieren, dass sie bei mir hinten rausgekommen ist. Was ich sehr schade fand, das werde ich auch den Entwicklern mal zurückmelden, dass das an der Stelle irgendwie ein kleines Loch gibt, wo man nicht weiterkommt. Aber ich freue mich, dass du da bist, Rose. Warum habe ich dich eingeladen? Weil du eine Besonderheit hast, unter anderen Studierenden, du bringst eine Beeinträchtigung mit. Sag doch mal selbst, wie würdest du dich bezeichnen? Also ich bin blind, sehe noch hell und dunkel und gelte aber gesetzlich als blind und bezeichnen würde man Menschen wie mich entweder als ein Mensch mit Sehbeeinträchtigung oder Mensch mit Behinderung oder auch behinderter Mensch oder auch blinde Person. Es ist alles in Ordnung für mich. Okay, und wie was für dich ist am angenehmsten? Wie würde man dich am besten ansprechen, wenn man dich so vorstellt oder? Also wenn es jetzt gar nichts mit dem Kontext zu tun hat, dann würde ich dieses Thema Behinderung gar nicht erst in Vordergrund stellen, weil das ist nicht das, was mich als Erste auszeichnet, sondern... Da hast du recht. Also wenn es, sagen wir mal, das gehört jetzt hin, weil man es ja dann doch auf irgendeinen Grund erwähnen muss oder weil man jetzt für die Lehrer, ein Lehrender ist damit konfrontiert, dass er sagt, ich habe jetzt hier noch jemand dabei, der eine Besonderheit hat, wie würde er es dann bezeichnen? Würde man vielleicht sagen, ist eine blinde Studierende oder eine Studierende mit Sehbeeinträchtigung. Alles klar, okay, das ist schon mal gut zu wissen. Das ist auch für mich immer spannend, weil man will ja auch nicht, also ich merke, dass ich da befangen bin, weil ich versuche, den richtigen Ausdruck zu treffen, weil ich den nicht zu nahe treten will, aber eigentlich ist es im Grunde, wie du schon selber sagst, es ist, wie es ist und manchmal ist es das direkte Benennen wahrscheinlich auch am einfachsten für alle beiden Seiten und auch nicht schlimm. Ja, genau, du hast recht. Also ich finde, du bist ganz genau eine normale Studierende, mit Besonderheiten aber auf deiner Seite oder beziehungsweise mit Besonderheiten auf unserer Seite, weil wir machen ja, die Idee hinter Barrieren sind ja, dass die Barrieren von der Umwelt auch geschaffen werden, die du versuchst zu meistern. Und da sind wir eigentlich auch schon im Thema. Wie war denn jetzt so die letzten 2 Semester für dich? Wie lange studierst du eigentlich schon? Wenn ich das fragen darf. Muss natürlich. Ich kann gerne antworten. Ich studiere im 6. Semester. Und die letzten beiden Semester waren für mich einerseits herausfordernd, weil ich mich natürlich wie alle anderen auch mit den technischen Herausforderungen zurechtfinden musste. Andererseits fand ich das auch relativ entspannend, weil mir die Wege zur Hochschule erspart geblieben sind, die Baustellen, die verspäteten Straßenbahnen und so weiter und so fort. Also im Grunde genommen habe ich schon auch etwas profitiert von dieser Technik und von den Möglichkeiten, online teilzunehmen. Ich fühlte mich mehr gleichberechtigt als in echt. Das hätte ich jetzt so nicht erwartet, dass du sagst, dass es sogar ein Weg um auf Augenhöhe mit allen anderen zu sein. Das ist, finde ich, hochspannend, dass du das sagst. Hast du denn aber neue Probleme bekommen, dadurch, dass wir jetzt alles digital machen? Also neue Probleme in dem Sinne weniger. Man muss sich sowohl in der Realität als auch in den Online-Veranstaltungen, man muss aufmerksam auf sich machen, man muss sich bemerkbar machen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel mit Zoom, also ich habe das Glück, dass wir an der TH mit Zoom arbeiten und ich die Möglichkeit habe, auf mich aufmerksam zu machen, sei es eben durch Winken oder Handheben. Es gibt diese Funktionen, die mir angesagt werden von meiner Hilfstechnologie. Hätten wir jetzt aber eine andere Software genutzt, die diese Möglichkeiten nicht bietet, die nicht bedienbar ist, hätte ich vielleicht Schwierigkeiten bekommen. Aber so ist es für mich okay gewesen. Also im Grunde sagst du, wir haben uns für dich mit Zoom für das richtige Werkzeug entschieden, weil das von dem Übersetzung her, also du, das, also ich interpretiere jetzt mal kurz, also du machst ja alles mit dem Screenreader, du lässt dir vorlesen, das hast du ja gesagt. Und das heißt, Zoom kann von den Programmen, die du nutzt, ist so kompatibel, dass quasi jedes Element, was dort interaktiv ist, auch so weit vorgelesen und dir angeboten wird, dass du es auch einsetzen kannst, nachdem es dir vorgelesen wurde. Und du es aktivieren kannst. Oder gibt es auch da Schwächen? Ja, da gibt es leider auch Schwächen. Ich würde es gerne kurz vorführen. Einmal, was so was funktioniert, damit die Zuhörenden auch einen Eindruck davon erhalten, wie es klingt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mit Zoom von einer Schaltfläche zur nächsten klicken möchte, um zum Beispiel meinen Ton ein- oder auszuschalten, dann würde ich Tabulator-Taste drücken. Und dann sagt er mir, Stummschaltung auf, gegenwärtig Ton ausgeschaltet. Und dann sagt er noch die Tastenkombination dazu, nämlich Alt-A-Schalter. Ich lasse ihn nochmal wiederholen. So, gegenwärtig Ton ausgeschaltet, das stimmt nicht. Hast du die Möglichkeit, die Geschwindigkeit für den Test hier oder für unseren O-Ton mal kurz runterzudrehen, dass wir es ein bisschen langsamer hören? Ja, da hast du recht. Das mache ich gerne. Mhm. So, 30%. Eingabe. Super. Verlassen bald Kuschel. Reaktion auf den Bildbereich. Weitere geschlossen. Video ein. Mein Video. Audio an. Stummschaltung auf. Gegenwärtig. Ton ausgeschaltet. Alt-A-Schalter. Besser, ne? Mhm. Viel besser. Audio-Einstellungen. Menü-Schalter. Also Audio-Einstellungen-Menü, sagt er. Und wenn ich jetzt nochmal zurückgehe, Stummschaltung auf, gegenwärtig Ton ausgeschaltet, Alt-A-Schalter. Sagt er Stummschaltung auf, gegenwärtig Ton ausgeschaltet, Alt-A-Schalter. Das ist etwas verwirrend. Ich habe mir das so gemerkt, dass ich höre Stummschaltung auf oder Stummschaltung aus. Und so weiß ich, ob mein Ton oder mein Mikrofon ein- oder ausgeschaltet ist. Das heißt, bei Zoom sind die Schaltflächen zumindest beschriftet, wenn auch etwas unglücklich. Aber es gibt natürlich auch in Zoom Barrieren, wie zum Beispiel, wenn jetzt jemand eine Bildschirmfreigabe macht und die Präsentation startet. Die meisten Dozierenden fragen dann, sehen Sie meinen Bildschirm? Ja, das habe ich mir schon gedacht. Und ich sitze da und denke mir, nein. Aber ich kann, natürlich sage ich das dann nicht, weil würde dann die ganze Veranstaltung stören, die Dozierenden wären verunsichert. Ich sehe sie ja in der Realität auch nicht. Also wenn ich im Hörsaal sitze oder im Seminarraum und PowerPoint wird an der Wand eine Präsentation gestartet, sehe ich sie auch nicht. Also ist es für mich in Anführungszeichen normal. Was natürlich hilfreich ist, was viele Dozierende machen, wenn man sie darauf hinweist, mir die Folien vorab zu schicken. Einen Tag vorher oder auch eine halbe Stunde vorher ist überhaupt kein Problem, dann habe ich sie zumindest schon mal gesehen und weiß dann, was auf mich zukommt. Also am besten ist es immer im Vorfeld, damit du eben in dem Moment auch mitdenken kannst, dass man dich vor allen Dingen, aber das finde ich sogar so für die Studierenden, also nicht nur für dich, ich finde es ja auch für die Studierenden schlau, Präsentationsfolien oder Inhalte so früh wie möglich zur Verfügung zu stellen, damit das Wissen auch da ist, weil ich meine, als Lehrender hat mir auch immer den Anspruch, mit Studierenden auf Augenhöhe zu diskutieren und umso mehr Wissen die mitbringen, umso besser ist es. Insofern ist es eigentlich eine schöne Praxis, nicht nur das denn live zu zeigen, sondern im Vorfeld auch zur Verfügung zu stellen. Aber für dich hat es eine besondere Bedeutung tatsächlich, sonst kommst du ja gar nicht mit. Ja, und manche Dozierenden sagen aber, die geben es lieber später, damit die Studierenden nicht dann zu sehr abgelenkt sind und vorher nachgeschaut haben und sich vielleicht gar nicht mehr konzentrieren können und so weiter. Es gibt da verschiedene Strategien bei den Lehrenden. Hm. Hast du mal versucht, Zoom auf Englisch zu benutzen, ob das eine Sprachübersetzungsbarriere ist, dass die englische Bezeichnung besser sind, auch verständlicher für dich? Das ist wahrscheinlich eine Sprachübersetzungsbarriere. Ich habe es nicht versucht, aber die Vermutung ist stark, ja. Tust du mir mal den Gefallen und zeigst mir mal, wie sich das anhört, wenn du deine Hand hebst, weil wir gerade eben drüber sprachen? Gehen wir mal dahin. Audio-Einstellungen, Menü-Schalter. Mein Video startet, Alt-V-Schalter. Video-Einstellungen, Menü-Schalter. Geschlossen, Teilnehmer-Bubble öffnen, zwei Teilnehmer, Alt-U-Schalter. Weitere Optionen für Teilnehmer-Menü-Schalter. Genau, ich muss mich dann durchklicken zu dem Button weitere Teilnehmeroptionen, Menüschalter. Und das klicke ich jetzt an. Kontextmenü einladen, Alt E. Einladen, okay, das war die falsche. Bereich Chat öffnen, Bildschirm freigeben, Bildschirm freigeben. Auf diesem Computer aufzeigen, Reaktionen, Schalter. Ah, Reaktionen, das war das. Reaktionen, Klatschen, Daumen hoch, Schalter. Daumen hoch, Freude, Schalter. Freude, was das auch immer bedeutet, also wie das aussieht, weiß ich nicht. Das ist ein lachendes Gesicht, also ein lachendes Smiley sozusagen. Okay, mhm. Also das hat auch jemand sehr nett übersetzt mit Freude. Ja, immerhin, ja. Offener Mund, Schalter. Offener Mund, aha, das haben wahrscheinlich viele Studierende in bestimmten Vorträgen. Ja, wahrscheinlich. Du siehst es ja nicht, weil die brauchen kein Smiley, das sieht man dir in einem Gesicht an, deswegen ist auch mal alles schwarz bei den anderen Studierenden. Ja, stimmt. Herz, Schalter. Schalter. Tada! Ja, Schalter. Ja. Nein, Schalter. Nein. Langsamer, Schalter. Langsamer. Schneller, Schalter. Schneller. Handheben, Schalter. Ah, Handheben, da haben wir es. Handheben, Schalter. Das heißt, bis ich meine Hand heben kann, kann sein, dass die lehrende Person schon längst beim nächsten Thema ist, bis ich diesen Button gefunden habe. Das habe ich eben auch gedacht. Wahnsinn, das ist ja wirklich zeitaufwendig. Haben Sie noch Fragen? Moment, ich muss erstmal den Button finden. Bringt der Chat dir irgendwas eigentlich? Ja, schon. Also ich kann die Chat-Funktion auch nutzen. Das Problem ist, dadurch, dass ich ja die Screenreader-Sprachausgabe eingeschaltet lasse, um diese Schaltfläche mir vorlesen zu lassen, ist es ungünstig, wenn ich auch noch im Chat parallel was hören müsste und dann auch die lehrende Person. Also wenn alle still wären in dem Moment, wenn etwas im Chat angeschaut werden soll, dann wäre es kein Problem. Aber meistens sprechen die Menschen ja darüber, was im Chat gerade geschrieben wird. Und dann ist es natürlich schwierig, wenn man eine Sprachausgabe hat und die Stimmen. Gut. Das bin ich aber gewohnt, dadurch, dass ich in der Vorlesung, also in der Realität im Hörsaal auch meistens die Sprachausgabe im Ohr habe und dennoch versuche zu folgen. Nur da mache ich mir meistens nur meine Notizen und die lese ich nicht, während ich sie schreibe, sondern ich schreibe sie einfach und höre dann zu. Wie ist denn das, wenn jetzt hier, wenn es Interaktionsstörungsmomente gibt, also wenn... Oder sagen wir mal so, oder anders gefragt, wenn man jetzt in so einer Zoom-Veranstaltung ist, du bist dabei, alles zu hören, hast dein Ohr drin, hörst deinen Screenreader, hörst den Leuten zu, es wird diskutiert, du machst deine Notizen und dann ist ein Dozent oder eine Dozierende, versucht halt dynamisch die Lehre zu gestalten und springt in Themen oder macht jetzt hier Breakout-Gruppen oder so. Ist das für dich ein Problem, dass du sagst, also es fordert dir viel ab in deiner Konzentration, jetzt da dynamisch auch noch drauf zu reagieren? Oder kannst du mittlerweile gut geübt zu sagen, du stoppst deine Notizen und versuchst dich jetzt komplett auf diese Gruppenarbeit zu konzentrieren oder was auch immer da gerade initiiert wird? Ja, das kann ich wunderbar. Also ich kann sowohl Notizen schreiben als auch in Breakout-Rooms mit diskutieren. Und es gibt auch andere interaktive Tools, die zum Teil genutzt werden, wie Padlets und so weiter. Das funktioniert alles so lange nicht alle gleichzeitig sprechen. Ja, also während ich mit den anderen diskutiere, mache ich mir auch keine Notizen. Dann bin ich erstmal am Diskutieren oder selber am Sprechen. Wenn jetzt aber jemand spricht und ich möchte mir was notieren, dann notiere ich mir das und überhöre vielleicht auch etwas, was die Person spricht, weil der Screen wieder dazwischen quatscht. Aber ich muss halt abwägen, was ist mir wichtig, die Notiz für später zu haben oder vielleicht noch zwischendurch was zu überhören. Das passiert, das ist normal, aber für mich ist wichtig, dass ich überall dabei sein kann. So, ich kann in den Raum dabei sein, ich kann auf der Plattform dabei sein, wenn jetzt eine auf eine externe Pinnwand verwiesen wird. Manchmal gibt es ja so nicht nur Breakout-Rooms, sondern dass die Dozierenden sagen, gehen Sie mal in das Forum oder schauen Sie mal dorthin und dahin. Und wenn diese Plattform barrierefrei ist, wenn ich das machen kann, wenn ich dort auch mein Stichwort eingeben kann, dann geht das. Dank meiner Multitasking-Fähigkeit, die ich inzwischen entwickelt habe, gleichzeitig zu hören und doppelt zu hören sozusagen. Aber wenn das nicht geht, wenn ich dann auf irgendeine Plattform gehe, auf eine externe, und dann funktioniert das nicht, dann sehe ich nicht, was haben die anderen geschrieben, und kann selber nichts eingeben, weil zum Beispiel kein Eingabefeld vorhanden ist, dann, ja, dann fühle ich mich ausgeschlossen, natürlich. Kommt das oft vor? Das kommt häufig vor, und das kommt leider häufig vor in dieser digitalen Welt. Weil natürlich, wenn man jetzt in der Realität, wenn die Dozierenden sagen, so gehen Sie in Gruppen und nehmen Sie sich ein Flipchart-Papier und schreiben Sie was darauf auf. Und wenn wir jetzt in einer Gruppe sind zu dritt, dann wissen die Leute, sie sehen es mir ja an. Oder ich sage es denen, Leute, ich sehe das nicht, kann jemand anders von euch schreiben. Ich sage aber, was zu schreiben ist. Und die in der Regel, gerade im Studium der sozialen Arbeit, machen es natürlich die Menschen mit mir gemeinsam. Aber wenn ich jetzt alleine vor meinem Rechner sitze und wir sollen irgendwas an eine Pinnwand schreiben und es funktioniert nicht, weil es nicht barrierefrei ist, ja, dann kann ich natürlich nichts aufschreiben. Und das ist dann schwierig, ja. Klar, hast du mal zwei, drei Anwendungen, die dir jetzt untergekommen sind, wo du sagst, das ging gar nicht, da bin ich echt ausgestiegen, weil ein Dozent oder weil das in der Lehre aufkam? Ja, die gibt es, aber da müsste ich nochmal nachgucken. Okay, gut. Aber ist auch, also wenn es nicht sofort ist nicht so schlimm. Okay, wie ist denn das überhaupt so, Studium? Wie kommst du denn im Moment so klar, wenn du sagst, also jetzt dieses Digital, also du hast ja gesagt, digital holt dich ja schon eigentlich ein bisschen mehr ab sogar tatsächlich. Zähl mal auf, was macht ihr denn so bei euch in den sozialen Wissenschaften, wo du unterwegs bist, was sind denn so die Tools, die ihr so einsetzt? Also was wir machen, ist natürlich Bücher lesen, Zeitschriften lesen, Vorträge anhören und Texte schreiben und reflektieren. Dadurch, dass ich es gewohnt bin, dass viele Bücher nicht in digitaler Form zur Verfügung stehen oder bei uns in der Uni-Bibliothek nicht zur Verfügung stehen, bin ich häufig damit konfrontiert, Bücher einscannen zu müssen, weil ich kann nicht mal eben in die Bibliothek gehen und ein Buch querlesen und mir ein paar Kapitel daraus kopieren, sondern muss dann erstmal das Buch ausleihen, muss es mir einscannen und es dann natürlich hoffen, dass die Texterkennungssoftware die Seitenzahlen und so weiter gut erkannt hat, was meistens nicht der Fall ist, und das Buch dann wieder zurückgeben. Mhm. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, sich die Bücher auflesen zu lassen oder digital von den Verlagen zukommen zu lassen. Aber das ist so kompliziert und erfordert sehr viel Zeit und manchmal auch Energie, weil die Verlage natürlich nicht immer bereit sind, das herauszugeben, dass man natürlich den schnellsten und den schmerzfreisten Weg dann wählt und sagt, komm, ich scanne das mal eben ein. Und wenn ich in meiner Hausarbeit eben nicht die richtige Seitenzahl angebe, dann nehme ich es halt in Kauf, dass man mir vielleicht einen Punkt abzieht deswegen. Klar, das Zitieren wird natürlich echt schwierig, wenn das Material nicht stimmt. Mhm. Fragst du denn, also ich gehe davon aus, dass du dir bestimmt zur Gewohnheit gemacht hast, in der Bibliothek zuerst nach einer digitalen Variante zu fragen, im Zweifel, wenn es eine gibt? Ja, das mache ich. Und das Problem ist, dass man in der Bibliothek häufig auch, man kann auch Wünsche angeben, dass Bücher angeschafft werden. Aber wenn jetzt zum Beispiel eine Auflage schon vorhanden ist, eine ältere, und es gibt aber nur in der aktuellen Auflage eine digitale Version, da wird das nicht angeschafft. Die Erfahrung habe ich gemacht und das finde ich sehr schade, weil das für mich ja enorm was bringen würde, wenn ich die digitale Version hätte. Aber das wird dann nicht gemacht mit der Begründung, es gibt schon eine in der Auflage von vor 3 Jahren. Oder ja, so. Wünschenswert wäre es ja gerade jetzt, ne? Also nicht nur du, alle anderen würden ja im Moment auch davon profitieren, zu den aktuellen Bedingungen. Du hast gesagt, du scannst die Sachen auch selbst zu Hause. Hast du die entsprechende Hardware dafür zugelegt? Ja, also Scanner und Textverarbeitungssoftware oder Texterkennungssoftware habe ich. Okay, aber einen ganz normalen handelsüblichen Scanner mit einer Software auf dem Computer. Ja, genau. Also Seite für Seite einlegen, umblättern. Ich sage, das Buch ja auch nicht beschädigen. Es muss ja wieder zurück in die Bibliothek. Hast du mal in der Bibliothek gefragt, ob das mal langfristig angedacht ist, einen Einscan-Service anzubieten? Weil es gibt ja auch so teilweise so Maschinen, die man einkaufen kann, wo man Bücher so reinlegt, die dann automatisiert die Sachen scannen. So langsam umblättern, nächste Seite scannen. Ja, den Service gibt es sogar an der Bibliothek an der TH Köln. Das war unter anderem auch ein Grund, warum ich gedacht habe, da studiere ich, wenn sie sowas anbieten. Es wird explizit auf den Webseiten darauf aufmerksam gemacht, dass es für sehbeeinträchtigte Studierende diesen Service gibt. Den wollte ich gerne in Anspruch nehmen, aber die Mitarbeitenden waren überfordert damit, weil die Texterkennungssoftware natürlich das nicht so gut erkennt, wie man es normalerweise braucht, wenn man es nur kopiert. Also wenn man nur quasi ein Bild davon macht, sieht das genauso aus wie auf der Buchseite, aber die Texterkennung ist halt nicht so hundertprozentig und ich konnte damit nicht arbeiten. Und sie waren natürlich nicht entsprechend geschult und hatten nicht die passende Software, um und auch nicht die Ressourcen und die Zeit, das so aufzubereiten, dass ich das nutzen konnte. Und sie haben sich bemüht oder würden sich wahrscheinlich weiterhin bemühen, aber sind damit gänzlich überfordert. Okay, verstehe. Ja, ärgerlich. Also das heißt, das Gerät ist da, die Mitarbeiter sind auch motiviert, damit umzugehen, aber es scheitert daran, dass das, was hinten rausfällt, noch nicht für dich optimal ist und keiner so richtig die Kapazitäten hat, das zu vertiefen, damit das für dich verbessert werden kann. Die Frage war ja, was wir hier alles so für in den Sozialwissenschaften, womit du so konfrontiert bist und was wir hier so für Tools einsetzen. Und was ist mit unserer bekannten Lernplattform? Wie sieht es mit der aus? Wir benutzen ja hier in der Hochschule Köln Ilias. Wie kommst du damit klar? Mit Ilias komme ich ganz gut klar. Es gibt da auch Kleinigkeiten, an die man sich gewöhnen muss, aber das geht sehenden Studierenden genauso wie mir. Man muss viel ausprobieren, um zu verstehen, wofür welche Funktion ist. Manche Buttons sind, also manche Schaltflächen sind nicht gut beschriftet oder gar nicht beschriftet. Dann sagt der Screener ja zum Beispiel unbeschriftet Schalter. Das sind die sehr interessanten Schalter, die unbeschrifteten. Okay, und du weißt nicht mal, was dahinter steht, weil es ja oft keinen dabei wahrscheinlich, der es denn sagen kann. Genau, und dann muss ich Ja. das ausprobieren, anklicken, ausprobieren. Was verbirgt sich dahinter? Gibst du Ja. das irgendwie weiter, wenn du sowas findest? Ich gebe es weiter, ja, es ist aber auch bekannt. Also, das ist jetzt nichts, was ich nur herausfinde. Okay. Also es wäre schon wichtig, dass das dann irgendwie bei unserer Campus-IT mal landet, die sich ja auch um die Technikpflegesystems kümmern. Und ich hatte ja erzählt, dass wir gerade das Barrierefreiheitsthema auch so ein bisschen versuchen, hier an der Hochschule ein bisschen zu stärken und unter anderem auch ILDES nochmal expliziter damit da im Zuge dessen angucken werden. Insofern, ja, du hast es, also genau, also wenn du denkst, du hast es schon weitergegeben, unbedingt. Ich kann dich nur ermutigen, alles, was du findest, immer irgendwo hinzugeben und zu sagen, Leute, bitte fix das. Mach da besser, weil meine Studienqualität leidet darunter. Okay, aber im Großen und Ganzen funktioniert das. Also du kommst in die Kurse rein und kommst an deine Materialien. Also ich komme an die Materialien, wenn sie in Ilias zur Verfügung gestellt werden und natürlich, wenn sie entsprechend in lesbarer Form zur Verfügung stehen. Also wenn zum Beispiel jemand ein Foto macht von einem Text, was ja sehr nett ist, also gerade aus einer Zeitschrift oder so, wenn die Lehrenden sich die Mühe geben, das für uns Studierende zur Verfügung zu stellen, ist das ja schon mal super. Aber ich kann das dann meistens nicht lesen, wenn es nur abfotografiert ist. Okay, das passiert jetzt nicht in Ilias, aber wenn ich meine Korrekturen von meinen Hausarbeiten zurückbekomme und da ist handschriftlich reingeschrieben oder irgendwas gelb markiert, dann bekomme ich das natürlich auch nicht mit. Das ist dann für mich nicht Wie lesbar. müsste man dir das sowas zurückgeben, also in digitaler Form und dann richtige Kommentare reinschreiben, damit du es vorlesen kannst? Okay. Genau, richtig, genau, richtige Kommentare, Okay. ja. Das heißt, es ist schon so, dass du, also ich meine, du wirst ja nicht, bemühst du dich mit allen Dozenten, die du nicht kennst, einmal das zu thematisieren? Oder ist es so, dass du dich oft in Veranstaltungen reinlässt, um dann festzustellen, okay, der Dozent merkt gar nicht, dass er hier vielleicht mal an einem Punkt sensibler sein muss und sprichst du ihn denn später an? Oder ist es auch so, dass du manchmal sagst, ich habe jetzt auch nicht Nerven, jedes Mal die Dozenten darauf hinzuweisen, dass sie bitte mal ein bisschen barrierearmer sein sollen und kämpfst du dich da manchmal auch so alleine dann durch? Ja, also mehr so, also mehr alleine, als dass ich die Dozierenden ständig hinweise. Also ich sage das natürlich einmal am Anfang, schreibe meistens auch eine E-Mail, wenn ich mich angemeldet habe, wenn zum Beispiel Bücher empfohlen werden auf der Liste, auf der Empfehlungsliste, dann schreibe ich auch schon mal eine Frage, ob sie wissen, ob es das Buch auch in digitaler Form gibt oder wenn Präsentationen in nicht lesbarer Form zur Verfügung gestellt werden, weise ich darauf hin. Oder auch meistens gibt es ja im Studium der sozialen Arbeit so Vorstellungsrunden am Anfang von einem Seminar. Dann stellt man sich auch vor, dann sage ich das auch, dass ich nicht sehen kann, dass ich die Bildschirmfreigaben nicht lesen kann, zum Beispiel jetzt im Zoom. Das sage ich schon offen, aber ich renne jetzt nicht nach jeder Veranstaltung hin und frage nochmal nach und bitte darum. Und das habe ich, das schaffe ich einfach auch nicht von meinem zeitlichen Aspekten her. Und ich weiß auch, dass die Lehrenden natürlich auch nicht so viel Zeit haben und auch schauen müssen, wie sie das alles unter einen Hut bekommen. Da möchte ich auch nicht sozusagen ständig dahinter sein und auf meine Belange aufmerksam machen, was natürlich gut wäre, wenn ich das täte, aber es ist auch für mich anstrengend, das immer wieder zu tun. Das ist ein schmaler Grat, ne? Einerseits, genau, geht es ja auch um dein Studium, aber andererseits kostet es für beide Seiten viel Energie und ich kann das schon nachvollziehen. Also sowohl für dich ist es auch lästig wahrscheinlich und auch manchmal auch nicht einfach und auf Lehrendenseite stimmt natürlich. Also es ist jetzt keine Entschuldigung, aber es ist natürlich auch ein Grund, also in der Lehre ist halt viel los, wir haben alle viel zu tun und es kostet halt manchmal eben Energien, die oft gar nicht da sind von Lehrenden, weil sie so voll schon tausend Dinge sind, gerade jetzt bei der Digitalisierung, dass sie sagen, okay, wenn ich jetzt noch eine Untertitelung mache, dann oder ein PDF-Dokument nochmal aufarbeite, ich weiß gar nicht wann und wenn ich das mache, dann leidet was anderes drunter und dann ist es auch immer schwierig für die, für eine Studentin darauf einzugehen. Das ist halt ein schmaler Grat für alle beide Seiten. So. Andererseits ist es aber auch richtig und nur rechtens, wenn halt keiner ausgeschlossen wird. Insofern ist das schön, wenn es ein Selbstverständnis wird und da arbeiten wir ja dran, dass es hier so eine Kultur, so eine selbstverständliche Kultur für solche Sachen eben auch gibt, dass man sich viel Mühe gibt bei der Erstellung von Sachen. Ich habe mich gerade gefragt, Bildschirm freigeben, würdest du denn, also was würdest du denn bei dir, machst du das manchmal, dass du Sachen an deinem Computer mit dem Screen wieder so vorbereitest, also auch visuelle Sachen mal zusammenklickst, die du dir so zusammenklickst, wie du denkst, dass es sinnvoll ist? Oder ging es wirklich nur um Text, den du auch manchmal zeigst, dass du was geschrieben hast oder vorstellst oder so? So eine Präsentation sozusagen. Doch, also ich muss sagen, ich bin, obwohl ich nicht sehen kann, ein sehr visueller Mensch. Das klingt jetzt vielleicht komisch. Und ich zeige sehr gerne, untersuche sehr gerne visuell Dinge anschaulich zu machen. Und lasse mir dann natürlich helfen von Assistenz, also von sehender Assistenz, wenn ich Grafiken einbaue in meine Präsentation, dass sie auch richtig rum zum Beispiel stehen und an richtiger Stelle. Da lasse ich mir helfen, aber die baue ich sehr gerne ein. Also das, auch wenn ich von anderen nicht profitieren kann, finde ich es schön, wenn ich anderen das zur Verfügung stellen kann, die ja, eben visuell doch dann mehr dabei teilhaben können. Wahnsinn, hätte ich jetzt gar nicht erwartet. Also es überrascht mich gerade total, aber finde ich toll. Also finde ich super. Das heißt, du, beschreib mir mal so einen Alltag bei dir. Also wie sieht im Moment dein Studienalltag aus? Mein Studienalltag sieht sehr chaotisch aus, weil ich nebenberuflich studiere. Also ich arbeite hauptberuflich und also hauptsächlich und studiere sozusagen zwischendurch und nebenbei und abends und so weiter. Also ich versuche natürlich die Veranstaltungen zu besuchen, die ich mir so vorgenommen habe im Semester und die nachzuarbeiten und die Gruppen zu begleiten oder in den Gruppen meiner Verpflichtung nachzugehen. Aber ich kann dir jetzt nicht so einen Tagesablauf nennen, weil zum Beispiel, oh doch, ich kann es dir nennen. Ich habe heute von 8 Uhr bis 9.30 Uhr eine Veranstaltung gehabt, für die ich mich gestern zwischen 21 Uhr und 23.30 Uhr vorbereitet habe. Ich habe noch mit der Professorin gestern zwischen 22 Uhr und 23 Uhr E-Mails hin und her geschickt. Heute Morgen hatten wir um 8 Uhr das Seminar bis 9.30 Uhr. Um 9.30 Uhr musste ich arbeiten bis um 16 Uhr. Und dann habe ich Pause gemacht und von 18 Uhr bis 20 Uhr die nächste Veranstaltung gehabt. Okay, bis 19.30 Uhr. Und dann bin ich mit meinem Hund noch schnell spazieren gegangen, um jetzt das Interview mit dir machen zu können, kurz nach 20 Uhr. Also das heißt, ich bin seit heute Morgen um 8 Uhr on sozusagen und habe gearbeitet, studiert, hatte sogar ein bisschen frische Luft geschnappt und kann mich jetzt mit dir hier unterhalten. Also so schlecht ist das gar nicht. Es klingt nach einem ganz normalen Studieralltag tatsächlich im Moment. Aber vor allen Dingen, mich interessiert es, wie funktioniert denn das im Moment, deine Stundenplanung? Wie organisierst du dich? Also wie erfährst du denn von den Zoom-Meetings? Alles per E-Mail oder nimmst du das aus dem Ilias-Kurs raus? Also ich nehme, ja, also die Veranstaltungen, die nehme ich aus dem Ilias-Kurs heraus. Wenn ich schlau war und die Benachrichtigung aktiviert habe, dann erhalte ich natürlich auch die E-Mails dazu aus dem Ilias, was praktisch ist. Was noch praktischer wäre, wenn man die Kalenderfunktion zum Beispiel im Ilias nutzen würde, was viele leider nicht tun. Also keiner, also selten wird diese Kalenderfunktion genutzt im Ilias. Die würde es mir zum Beispiel sehr erleichtern, weil die Termine wären dann automatisch in meinem Terminkalender, werden synchronisiert und ich müsste nicht jedes Mal nachschauen. Zum Beispiel gerade solche Zoom-Links im Ilias, die sind häufig einfach im Fließtext eingebaut, sodass man die rauskopieren muss und nicht einfach anklicken muss. Das ist auch so ein bisschen störend. Oder zum Beispiel die ID oder die Passwörter sind meistens in einer Zeile geschrieben. Das muss man dann rauskopieren und zusammenfügen. Also das sind so Kleinigkeiten, ja, aber die nehmen natürlich auch Zeit. Also wenn ich denke, ich möchte jetzt pünktlich in das Seminar kommen, schaffe ich es meistens nicht. Aufgrund von diesen Kleinigkeiten komme ich dann 5 Minuten später rein. Was meinst du mit aus dem Zusammenkopieren? Also du hättest es gerne als einen Link, wo das Passwort schon im Link drin ist, dass man nur einen Klick hat und direkt drin ist sozusagen, wo das Passwort gleich mit übergeben wird? Das wäre eine Möglichkeit. Oder dass man, wenn Passworte eingegeben werden, dass sie nicht in derselben Zeile stehen, sondern also da steht ja daneben meistens Kennwort und dann das Kennwort in der Zeile, sondern wenn sie drunter stehen würden, dann wäre es einfacher. Oder diese ID-Nummern, wenn da nicht immer Leerzeichen dazwischen wären. Ja, verstehe. Ich habe dir gerade eben mal schnell aus Zoom heraus, wir haben ja gerade ein schnelles Zoom-Meeting dann gemacht und ich habe dann einfach den Link kopiert. Und da war das mit dem Passwort nämlich genau in einer Zeile drin, weil Zoom das auch vorgibt und man sich da jetzt nicht die Mühe macht, das noch auseinanderzureißen. Also ich habe es mir jetzt gerade nicht gemacht. Witzigerweise habe ich sie, wenn ich sie woanders hinschreibe, also wenn ich sie hinschreibe, mache ich das meistens, weil ich das auch nicht hübsch finde, so wie das denn da ist. Also mich stört das auch vom Antlitz her total. Weil ich das auch einfach, wenn ich mir was visuell erschließe, dann habe ich, wenn ich so, also auch für den visuellen Leser sozusagen, liest sich das auch besser. Und so ist es beim Vorlesen auch, dass man so Blöcke hat, nächste Zeile, neues Element und ich kann dann beim Lesen verstehen, aha, das ist jetzt der Login, drunter kommt, aha, damit werde ich dann mich dann authentifizieren. Das erschließt sich mir beim Lesen einfach auch schöner und so ist es bei dir ja genauso und dein Screenreader kann es halt besser erfassen. Also bedeutet das für dich, du würdest dir wünschen, wenn wir das jetzt mal mitnehmen sozusagen als Wunschpaket, in Ilias, dass die Lehrenden dafür zu animieren, doch diesen Kalender zu nutzen, weil man ihn so schön auch abonnieren kann. Also für alle anderen, die das nicht wissen, auf Ilias gibt es so ein Kalenderwerkzeug, was eingebaut ist im Kurs. Und da fällt hinten ein Call-Duff-Link raus, also ein Protokoll, was man sich in einem anderen Kalenderprogramm abonnieren kann. Und dann tauchen die Termine automatisch im Kalender auf. Und das wäre für dich schon mal eine enorme Erleichterung. Und du wünschst dir, dass Links, wenn es denn welche sind oder sie dazu werden sollen, auch optimalerweise anklickbar, also direkt auch als Link in Text eingebaut werden, als interaktive Links. Sehr schön zusammengefasst. Super. Was wünschst du dir noch, wenn wir schon dabei sind? Wo hängt es noch? Was kostet dich Zeit? Also ich wünsche mir, dass Texte nicht als Fotoscans zur Verfügung gestellt werden, auch wenn das nett gemeint ist. Aber für mich ist das eine riesige Hürde, wenn ich mich darüber freue, dass Inhalte da sind, aber ich sie dann nicht lesen kann. Wenn PowerPoint-Präsentationen zur Verfügung gestellt werden, sind sie oft so grafisch aufgebaut, dass diese Grafiken keinerlei Alternativtexte haben, sodass ich nur höre Grafik. Und den Namen von den Dozierenden. Auf jeder Folie steht dann Grafik und dann Frau Dr. Professor so und so und dann nochmal Grafik. Und für mich ist das einfach nichts. Also verlorene Zeit, um diese Präsentation zu finden, die herunterzuladen und dann noch zu hören, dass da nur Grafik steht. Das ist nichts. Okay, also PowerPoint-Präsentation ruhig ab und an mal an die Alternativtexte denken. Bitte keine Fotos in Kurse einstellen, die, weil es zwar nett gemeint, aber für dich jetzt nicht so sinnvoll. Was noch? Wenn Kommunikation Schwierigkeiten auftritt, auftauchen. Also wenn zum Beispiel ich mich bemerkbar mache in einem Seminar, dass ich blind bin, dass die Dozierenden sich dann nicht sofort so fühlen müssen, ja, jetzt mehr Aufwand, sie könnte das und dies brauchen, sondern vielleicht einfach mal direkt nachfragen, oh, muss ich auf was Besonderes achten, soll ich was erklären oder so, aber nicht, ich habe das Gefühl, dass manche dann einfach am liebsten dann sich in die Flucht begeben würden, so nach dem Motto, nicht du auch noch mit deinem Belangen. Und das muss, also ich möchte es auch niemanden schwerer machen, sondern wenn dann ins Gespräch kommen, in Austausch kommen und dann gemeinsam schauen, wie kann man mich mit einbeziehen, sei es, dass man zum Beispiel mir sagt, deine Kamera ist jetzt schief und man sieht nur dein Gesicht bis zur Stirn oder so. Das ist ja für mich auch hilfreich. Wenn schon Dozierende darauf bestehen, dass man eine Kamera einschaltet, dann wäre halt gut, wenn man sowas mit mir offen kommuniziert, weil ich kann es ja nicht sehen. Also ich bin jetzt ehrlich gesagt die ganze Zeit davon ausgegangen, weil wir haben auch kein Bild an. Also liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, wir unterhalten uns beide blind, also im wahrsten Sinne des Wortes. Wir reden nur miteinander und sehen uns nicht an. Und ich hätte jetzt vermutet, dass du das in Lehrveranstaltungen einfach selbstverständlich auch so lebst, weil warum solltest du dein Bild anmachen? Klar, für die anderen als Nettigkeit, aber ich finde, du siehst ja auch nichts. Insofern ist es eigentlich ein guter Gegenzug zu sagen, ich sehe nichts, dann braucht ihr mich eigentlich auch nicht sehen. Das ist irgendwie sinnfrei gerade für alle. Klar, für die Lehrerinnen ist es nett, weil die natürlich nicht immer nur die schwarzen Kacheln haben. Aber das machst du. Du schaltest deine Kamera an. Also wenn da explizit darauf hingewiesen wird, dann schon. Interessant. Ja, ich hätte mich dann, ja, weiß ich nicht, was ich tun würde, ob ich mich dann hinstellen würde und sagen würde, also könnt ihr gerne alle machen, ich mach's nicht. Ja, spannend. Und du kriegst manchmal, aber ich meine, klar, das mit dem Feedback ist natürlich so eine Sache. Du würdest dir wünschen, also weil du gehst davon aus, dass wenn du deine Kamera anmachst, dass es manchmal nicht optimal ist, ist es eine externe Kamera, die man dann so im Winkel nochmal einstellen muss? Nee, das ist ein ganz normales Notebook. Und je nachdem, wie man den Deckel jetzt aufgemacht hat, sieht man manchmal die Hälfte des Gesichts. Und da hast du das Gefühl, du bist dir sicher, dass es bestimmt so manches Mal so ist und du bist dir aber auch sicher oder du hast auch gemerkt, da sagt denn auch keiner was. Weil sie alle denken, ja, soll sie doch, weil sie kann es ja eh nicht sehen. Aber da kann man ja ruhig mal sagen, so von wegen, Mensch, Rose. Genau. Kannst du mal so 2-3 Grad nochmal nach oben, weil dann ist perfekt mit deinem Bild sozusagen. Genau, das würde ich mir wünschen, dass diese Berührungsängste einfach nicht da sind, weil ich sage es ja auch offen, ich bin blind und ich sehe ihre Bildschirmfreigabe nicht, aber das macht nichts so nach dem Motto. Und dann fände ich es halt schön, wenn man da nicht sofort erschrocken wäre, sondern einfach dann das mitnimmt und als eine Möglichkeit sieht, dennoch in Austausch zu treten und weiter dran zu bleiben und nicht sich davon irgendwie fürchtet, irgendwie was Falsches zu sagen. Ja, manche haben ja auch einfach keine Berührung mit Menschen mit Behinderung oder wenig und wissen nicht, wie sie sich verhalten sollen. Und natürlich, wo man auch passen muss, dass man die Menschen nicht vorführt. Ne? Das wäre natürlich auch kontraproduktiv, wenn man jetzt immer sagt, ja, wie war das nochmal? Du bist doch blind oder du bist so und so. Wie ist das bei dir? Das ist auch nicht wünschenswert, sondern wenn man denkt, okay, davon könnten alle profitieren, dann kann man die Person natürlich einzeln ansprechen. Also mich einzeln ansprechen, nicht vor sozusagen vom Publikum im Seminar, sondern später im Nachgang. Wärst du bereit, da mal, also wenn es jetzt zum Input passt, zum Seminareinhalt, dann kann man das auch natürlich machen. Also ich habe heute zum Beispiel zum Thema Barrierefreiheit einen Input gegeben für Seminarteilnehmende, weil es passt gut inhaltlich und haben, glaube ich, viele davon profitiert. Wünschst du dir das bei den Kommilitonen auch? Du hast ja vorhin gesagt, dass du dir so eine Unbefangenheit wünschst. Ist das denn in den Gruppenarbeiten so im Studium manchmal auch so, dass du das stärker spürst, wenn ihr zusammenarbeiten sollt? Das geht schon. Also weil wenn es kleinere Gruppen sind, dann geht das relativ schnell, dass ich die Situation auflockern kann. Wie lockerst du auf? Das ist ein Witz über Blinde? Nein. Ja doch, das mache ich tatsächlich auch schon mal. Ich mache einen Witz über Blinde oder über mich selbst. Oder ich habe einen Hund, ich habe einen Blindenführhund und wenn er dabei ist, dann sind die Menschen meistens sehr kontaktfreudig und dieser Hund ist sozusagen überwindet einiges an Distanzen, was man sonst so vielleicht mir gegenüber hätte, weil das ist eine Brücke, kann man so sagen. Und ich habe auch das Gefühl, die Menschen tauen dann eher auf. Und in kleineren Gruppen ist das entspannter als jetzt in einer großen Gruppe, weil natürlich möchte auch ich nicht immer im Mittelpunkt stehen und mich vordrängen und ständig meine Belange im Vordergrund stellen. Und deswegen versuche ich das so ein bisschen selbst auch lockerer zu sehen und nicht immer nur alles auf mich zu fokussieren und auf meinen Bedarf. Das würde mich ja auch stören, wenn jemand anders das täte. Fände ich auch nicht so schön. Aber ich hatte ja vorhin gefragt, wie sieht eigentlich dein Alltag aus? Und mich würde mal zum Beispiel interessieren, wenn du jetzt also dich für deine Seminare vor- und nachbereitest, welche Programme setzt du da so ein an deinem Computer? Also ich setze zum Vorbereiten von Seminaren meistens Microsoft Word ein, um dort etwas aufzuschreiben. Wenn ich etwas präsentieren soll, dann PowerPoint. Wenn ich etwas lesen soll, die Dateien sind meistens im PDF-Format oder auf Webseiten, also HTML. Und je nachdem, wenn man jetzt digitale Bücher hat aus der Bibliothek, E-Books sind häufig auch im PDF-Format, aber es gibt auch so spezielle Buchformate. Natürlich nutze ich auch E-Mail-Programme und jetzt aktuell natürlich auch Zoom. Was nutze ich noch? Podcasts, also so akustische Medien. Da bist du ja ganz bei mir. Also das ist ja genau meine. Das machen wir ja gerade auch. Genau, ja, Scan-Software und Texterkennungssoftware hatten wir auch schon angesprochen. Themes habe ich jetzt gerade versucht, mich ein bisschen einzuarbeiten. Das wollte ich dich noch fragen. Das. Wo wir da stehen mit Teams, was Barrierefreiheit angeht, aber das machen wir gleich. Erzähl mal erstmal weiter, können wir gleich nochmal vertiefen. Ich habe diverse Programme auf meinem Rechner, also Screenreader natürlich, Hilfssoftware, ja. Genau, jetzt, das ist, genau, das, du hast jetzt beschrieben, was jetzt so ein bisschen, also was so jeder Studierende braucht, so die typischen Alltagswerkzeuge. Und du hast halt die Herausforderung, dass du eben noch diverse besondere Werkzeuge hast, wie Screenreader. Was nutzt du da so für Werkzeuge? Also ist es Kaufsoftware oder setzt du da auch manchmal auf freie Software, weil die gut genug ist, ein? Oder differenzierst du da gar nicht, weil du sagst, Hauptsache es funktioniert? Doch, ich setze auch auf freie Software. Zum Beispiel gibt es einen Screenreader, der nennt sich NVDA, also NVDA. Und der ist Open Source und völlig frei, kostenfrei, kann jeder nutzen und funktioniert wunderbar. Es gibt einen anderen Screen, der nennt sich Jaws und der ist kostenpflichtig, auch wunderbar und sehr ausgereift, also wird ständig aktualisiert mit den neuesten Updates von Windows, wird der Screen dann natürlich auch entsprechend angepasst. Und es gibt zum Beispiel für Apple-Produkte gibt es sogenannte Bedienungshilfen, die automatisch mit an Bord sind, auf jeden Mac-Rechner oder auf jeden Smartphone. VoiceOver und so. Genau, VoiceOver kann man einfach aktivieren und es dann nutzen, völlig kostenfrei und ohne Einschränkung. Einschränkungen gibt es dahingehend, wenn dann Apps, also Applikationen, nicht barrierefrei programmiert sind. Dann kann natürlich die beste Bedienungshilfe auch nichts machen. Aber theoretisch sind die Möglichkeiten gegeben, mittels Bedienungshilfen ziemlich viel zu machen. Und Smartphone ist für mich als blinde Person ein enormer Fortschritt, sage ich jetzt mal, was Hilfstechnologien betrifft. Weil damit kann ich nicht nur telefonieren und E-Mails lesen und chatten. Also ich kann damit auch zum Beispiel mir Informationen vorlesen lassen, wie Dinge abscannen. Also es gibt Software extra für Smartphones und damit kann ich zum Beispiel, wenn ich jetzt in der TH entlang laufe, im Treppenhaus oder in den, dann sagt mir die Software zum Beispiel, da ist eine Treppe vor Ihnen. Oder wenn ich wissen möchte, vor welcher Tür stehe ich da gerade, welche Raumnummer hat dieses Zimmer, wo ich hinein möchte, dann kann ich mein Handy davor halten und wird mir die Nummer vorgelesen. Das sind Erleichterungen, die sind toll, weil ich muss dann nicht ständig warten, ob jemand vorbeikommt und jemanden fragen, welche Zimmernummer ist das hier, sondern kann es mir selbstbestimmt und völlig unabhängig vorlesen lassen. Ja, also. Ja, super. Ja, Autonomität, ne, durch die Software, also durch die Technik. Sag mal, die willst du mal so ein, zwei Apps nennen, dass man so ein Gefühl bekommt, wenn man das mal so nachklicken will? Also es gibt eine App, die heißt Seeing Eye. Damit kann man zum Beispiel solche Dinge sich vorlesen lassen. Also kurze Texte oder eben, was ist vor einem oder auch Barcodes, zum Beispiel im Supermarkt, wenn man etwas kaufen möchte und sich einen Barcode einscannen lassen möchte, um zu erfahren, was ist in dieser Konservendose zum Beispiel drin oder in dem Tetrapack oder so. Die kann auch Farben erkennen und auch ja, Gesichter, wenn man sie vorher eingespeichert hat, also wenn man vorher Fotografien mit Namen entsprechend benannt hat und dann jemanden das Telefon ins Gesicht hält, dann würde es die, so wie es mir gerade vorgestellt. Es gibt so in dein Gesicht, weil wer sind sie denn? Ah, Peter, du bist es. Ja, zum Beispiel nutzt natürlich keiner so intensiv, aber theoretisch ginge das. Natürlich die ganzen Applikationen zur Kommunikation, ja, Social Media Applikationen, sei es jetzt Instagram oder WhatsApp oder ich habe mit Streamer installiert, weil das soll ja datenschutzkonform sein und selbst das funktioniert. Signal funktioniert. Also viele, viele Messenger funktionieren natürlich. Und ja, es gibt so viele nützliche Apps, also Bahn-App zum Beispiel oder einfach, um sich Bahnverbindungen ansagen zu lassen. Kalenderfunktion kann ich nutzen. Es gibt Applikationen zur Navigation insgesamt, also extra für blinde Menschen auch zum Beispiel gibt es eine Applikation, die heißt Blind Square, aber es gibt auch andere. Ich kann Google Maps nutzen oder Karten und. Also es ist unglaublich vielseitig, dieses Smartphone für mich als Hilfsmittel. Was für ein Smartphone hast du, Apple oder Android? Ich habe Apple. Und am Computer ist es Windows? Oder weil du von Windows sagtest, wegen Windows-Updates beim Screen wieder, aber oder nutzt du auch Apple am Computer? Ich nutze beides. Also ich habe Mac mit Windows drauf und natürlich. Nein, was für ein Frevel, das habe ich ja nicht gehört. Also ich habe beides sozusagen und profitiere von allen Vorzügen, die diese Möglichkeiten eben darbieten. Ja. Das heißt, du hast ein Dual-Booting-System oder du hast wirklich nur die Hardware und fährst da drauf komplett aber Windows? Nee, iBooting-System, ah, ja. Beides. Okay, also und nach welchen Kriterien entscheidest du, welches Betriebssystem du fährst? Oder ist es als emuliert, denn Windows als virtuelle Umgebung? Genau, Windows ist als virtuelle Umgebung simuliert und ich nutze meistens privat Mac für meine privaten Dinge. Es gibt manche Programme, die sich leichter bedienen lassen mit VoiceOver. E-Mail zum Beispiel nutze ich gerne über Mac oder ja, und aber andererseits nutze ich lieber zum Beispiel Word als Pages in Windows oder Teams nutze ich zum Beispiel auch nur auf Windows. Ich weiß gar nicht, ob das geht ja gar nicht wahrscheinlich auf Mac. Doch, klar. Und unter Linux auch. Also jetzt, das ist nämlich jetzt schon der Gedanke, der mir die ganze Zeit in den Kopf geht. Tastet mal so dich, was das angeht, also auch für Studium, das ist ja so meine. Mit meinem medienpädagogischen Ansatz ist zu sagen, Leute, ihr müsst euch nicht in diese kapitalistische Wolke mal reinbegeben und diese marktwirtschaftlichen Werkzeuge, die auch im Studium leider an der Hochschule beworben werden, wie Microsoft, sind ja schön, aber eben auch schwierig für den freien Bildungsbereich, weil du ja auch nachhaltig nach dem Studium meistens dann keine Lizenz mehr hast und dann bist du gezwungen zu kaufen. Deswegen sage ich immer, guckt euch doch mal bitte LibreOffice an. Ob ihr damit klarkommt. Hast du dir mal LibreOffice angeguckt und ob das funktioniert? Ja, LibreOffice habe ich mir angeschaut und das funktioniert. Also das ist mit dem Screen wieder kein Problem. Hast du mal Linux getestet, so ein Linux-Betriebssystem? Da gibt es ja auch schöne, die auch tatsächlich sich an Blinde richtig richten. Habe ich mich noch nicht dazu getraut, weil dann hätte ich wirklich keine Zeit mehr zum Studieren. Da würde ich mich ja nur mit dem Thema Technik beschäftigen. Das würde ich liebend gerne machen, aber dann müsste ich nur das tun. Ja. Weil ich weiß, also Knoppix, das ist so eine Linux-Distribution, die schon sehr bekannt ist und die auch schon sehr alt ist. Und der Erfinder von Knoppix, dessen Frau ist blind geworden. Und daraufhin hat er gesagt, okay, er möchte ihr was Gutes tun und hat eine Linux-Distribution entwickelt, die explizit sich an blinde Menschen richtet. Also die von vornherein vorliest, die einen ganz schnellen Zugang zum An- und Abschalten dieser Sachen hat und viele Vorteile bringt. Aber natürlich kann man jetzt auch wieder sagen, es gibt nicht alle Programme für Linux, die man vielleicht auch bräuchte im Alltag und. Also es hat natürlich auch viele Schwächen, weil Linux als Betriebssystem nicht so marktkompatibel ist und deswegen stößt man an Grenzen, was aber auch daran liegt, weil wir als Gesellschaft diese Grenzen selber aufbauen, weil wir uns immer an proprietäre Produkte ranwagen und feste definierte Formate nutzen, die leider nicht so kompatibel sind. Aber das soll jetzt nicht unser Thema werden. Ich rede da auch mal gerne drüber, aber das schiebe ich jetzt mal weg. Das heißt, du bist unter Apple und Windows unterwegs, nutzt ein Apple Smartphone, hast einen Apple Computer, wo aber auch Windows drauf läuft. Du sagst, es gibt gewisse Sachen, die machst du eben auch unter Windows. Und das ist deine Arbeitsumgebung. Jetzt hast du gesagt, du fängst jetzt gerade an, dir Teams ein bisschen aufzuarbeiten oder aufzuhelfen. Wo stehst du denn da und funktioniert das einigermaßen? Also es funktioniert einigermaßen, wenn man sich intensiv damit beschäftigt. Da stehe ich gerade, ich fange damit an, mich damit zu beschäftigen. Und der Überblick über die ganzen vielen Funktionen fehlt mir noch, weil zum Beispiel Dateifreigabe, nicht Dateifreigabe, sondern Ordner, wenn man sich Dateien anschauen muss, dann gibt es zwei Registerkarten. Die eine Registerkarte heißt kürzlich freigegebene Dateien oder so und die andere heißt alle Dateien. Und das muss man zum Beispiel, wenn man das nicht sehen kann, erstmal rausbekommen, dass es diese zwei gibt, weil sonst habe ich zum Beispiel anscheinend nur so als Beispiel eine Dateien gesucht, aber unter der Registerkarte kürzlich geöffnete und da habe ich keine gefunden und dann bin ich daran verzweifelt, weil ich wusste, es muss hier Dateien geben, ich habe sie nicht gefunden und dann hatte ich irgendwann eine sehende Assistentin, die gesagt hat, ja, es gibt noch eine andere Registerkarte, die da heißt alle Dateien und dann waren sie natürlich da. Also diese Umgebung von Teams ist sehr, sehr anspruchsvoll und vielseitig und vielfältig. Die muss man kennen, die muss ich erstmal in meinem Kopf irgendwie reinbekommen, diese ganze Oberfläche, wie das da aussieht, damit ich weiß, was es da alles gibt, um es entsprechend dann auch zu finden. Und da bin ich gerade, mich orientieren. Das glaube ich sofort. Also ich habe mir das auch gerade gesagt, ich finde es auch so schön, dass du sagst, du musst es in deinen Kopf reinbekommen, um dich da zurechtzufinden, also das auch irgendwie vorstellen können. Ich glaube, dass das für dich so oder so, so könnte ich mir vorstellen, also bei mir wäre das jetzt auch so, dass man fängt ja schon immer an, ein innerliches Bild zu bauen, was man dort tut und macht. Also ich habe jetzt leider, oder was heißt leider, ich habe den Vorteil, ich sehe halt Teams und wenn ich mich angucke, ich finde halt als sehender Mensch, Teams ist halt auch mächtig voll. Und dann finde ich das schon auch interessant, dass du sagst, ja, alleine diese ganzen Klickwege da drin, wenn ich jetzt wollen wir mal den Versuch starten, dass wir kannst du so schnell den Teams mal anschmeißen und da den Screen wieder drauf schmeißen, dass wir mal ein Gefühl davon bekommen, wenn du mal einfach mal so einen Kanal öffnest, wie lange das dauert, um irgendwo mitzureden? Ich kann es mal versuchen. Eingabe, Menü verlassen, Taskleiste. Hilfe, Senkrechter, Strich, Microsoft Teams, Registerbereich. So, ich hab jetzt extra Teams nicht über die Suchfunktion gesucht, sondern wirklich über Programme, um diesen Weg einfach mal nur zu zeigen. Natürlich kann man Teams einfach suchen und hat es schneller. Jetzt habe ich es gestartet. Ich wollte es ja nicht sagen, aber ich habe mich gerade gefragt, das geht doch auch tatsächlich schneller. Und da habe ich noch gedacht, weil unter dem Apple-Betriebssystem kann man ja auch, mit dem kann man ja ganz gut reden, auch mit dem Computer mittlerweile. Nutzt du das manchmal, Cantana oder Siri? Also bei Windows wäre es dann Cantana? Nutze ich tatsächlich nicht so häufig, weil ich habe das Gefühl, das macht mein Rechner noch langsamer, wenn ich das aktiviere. Ja, das ist auch so, da brauchst du Power. Ja. Okay, gut. Und wir sind jetzt in Teams drin. Du hast den langen Weg aufgemacht und dann bist du auf dem Reiter Teams im Reiter. Ich habe vergessen, was er gerade vorgelesen hat. Registerhilfe. Ah ja, genau, Registerhilfe. Ja, super. Genau. Und jetzt drücke ich einfach mal Tab. Hilfe, Senkrechter, Strich, Microsoft Teams, Hauptfensterseite, Registerbereich, Rahmen, vorherige Seite, Schalter nicht verfügbar. Startschalter nicht verfügbar. Hilfe, durchsuchen, Eingabefeld. Kann ich jetzt hier ein Eingabefeld? Okay, du bist also ganz oben. Suchen, Schalter nicht verfügbar. Hilfe, Artikel, Rahmen, Microsoft Teams, Voreducation, Hilfe, Gruppe, Artikel, Region, Link, HTTPS, Support. Jetzt bin ich auf der Supports-Website. Eingabefeld, jetzt beginnen, Link. Eingabefeld, zur Videoschulung, wechseln, Link. zu Videoschulung wechseln. Eingabefeld, Kurzanleitung heruntergeladen, Link. Kurzanleitung herunterladen. Eingabefeld, Eingabefeld, Eingabefeld, Eingabefeld, Escape. Okay, das ist Eingabefeld, alles Anzeigen, Aufgabendaten und mehr in dem Siegeslicht. Also ich bin jetzt anscheinend in diesem Hilfe-Tool gelandet. Region, Eingabefeld, Leitfaden für den Unterricht für Eltern und Erziehungsberechtigte, Link. Alt-D. Escape. Eingabefeld, Trainingscenter, Klass zu mit Teamfunktionen nach Plattform. Trainingscenter, Hilfe bewerten, Methoden für die Trainings- und Erziehungsberechtigte. Erstellen eines Kurs-Team können Sie hier erweisen. Seite Profil. Aktivitätssymbol, Leiste, Hilfe, App-Symbol, Hilfe, Themen. Genau, ich kann jetzt in diesem Screen wieder, habe ich die Funktion sozusagen nicht über die Tastatur zu navigieren, sondern meinen Cursor sozusagen als Maus zu betätigen. Der nennt sich dann Jaws Cursor und wenn ich mich jetzt in diesem Jaws Cursor begebe, dann kann ich nämlich auch andere Dinge sehen und nicht nur die Tastaturfokus quasi beinhaltet. Das heißt, wir haben jetzt gerade bis eben den Tastaturfokus benutzt. Genau, und jetzt habe ich mich in den Maus Cursor begeben. So, und jetzt warte mal kurz zum Verständnis, also auch für alle anderen, wenn ich das richtig sehe, du hast ja über die Suche angefangen, das heißt, der Tastaturfokus-Cursor ist jetzt mit dir, hat am Kopf des Programms angefangen, dann ist er nach links in die Seitenleiste gesprungen, in so eine Außenleiste und von der ist er ganz nach rechts in die Profileinstellung gesprungen und der Mittelbereich, wo ja die eigentlichen Teams-Aktivitäten drin liegen oder so, hast du noch gar nicht tangiert, weil du dich am äußeren Rahmen sozusagen mit ihm drumherum gehangelt hast. Genau, ich deswegen sage ich weiß noch gar nicht, was hier vor mir steht, weil er mir das noch nicht ansagt. Ich muss jetzt gucken, wie komme ich eigentlich an die Inhalte dran. Aktivitätssymbolleiste, Hilfe, App-Symbol, Hilfe, Themen. Und jetzt gehe ich einfach auf Aktivität. Hilfe mit Aktivität. Und hoffe. D. Eingabefeld, Schnellstarthandbuch für E-Tag. Eingabefeld, Trainingscenter für Familien. Seite, Menü, aktueller Status ist Hilfe, Schulung und Supportinhalte für Teams, hier PC. Profilbild von Musiker Jungen. Nee, bist immer noch. Bin man noch in Hilfe. Statusmeldung festlegen. Gespeicherte Nachrichten. Durchsuchen Sie die Liste der gespeicherten Nachrichten. 1 von 3. Der liest dir die ganz viele Hilfeseiten vor. Verwalten, 2 von 3. Bei Microsoft Teams abmelden. 3 von 3. Profilbild von Musiker Jungen bei Microsoft. Ah, okay, jetzt bist du im Profilmenü, verstehe. Genau, jetzt bin ich im Profilmenü. Hast du mal die mobile App bei dir auf dem Smartphone probiert? Die gibt es ja auch. Ich glaube, dass die auf dem Smartphone besser funktioniert. Ja, das habe ich vor. Die habe ich mir installiert, aber noch nicht gründlich getestet. Ich denke auch, dass das besser funktionieren wird. Ich würde dir das fast empfehlen. Also wenn ich das hier gerade so erlebe. Es ist eine Herausforderung. Es ist wirklich eine Herausforderung. Ja, Wahnsinn. Es gibt auch so eine kleine Anleitung über Nutzung von Teams mit Screenreader. Da wird auch beschrieben, wie die Oberfläche aussieht, aber wenn man jetzt wie ich gerade in dieser Hilfe-Oberfläche landet, dann muss man ja erstmal dorthin kommen, wo man eigentlich hin möchte und das ist erstmal mühselig, aber dann, wenn man es irgendwann hat, dann funktioniert es auch, aber erstmal dahin zu kommen, ist etwas anspruchsvoll. Okay, dann hätte ich jetzt zum Ende, weil wir jetzt doch schon ziemlich lang geredet haben, habe ich mir überlegt, ich habe so ein paar Fragen mitgebracht, 2-3 Fragen und du schaust einfach mal, ob du die kurz und knackig beantwortest oder ob du dazu das Bedürfnis hast, ein bisschen mehr auszuführen, was du denn meinst, warum du dich zu der einen oder zu der anderen Seite positionierst. Das sind so Fragen wie zum Beispiel, bist du technikaffin, eher ja oder eher nein? Das war jetzt schon die Frage. Also bin ich technikaffin? Ich würde sagen, ich interessiere mich sehr für die Technik und würde gern mehr damit machen, aber leider aufgrund der fehlenden Zeit kann ich es nicht. Ich habe aber mal ein Praktikum gemacht in einer PR-Agentur und habe vor kurzem mein Arbeitszeugnis von dort gesehen, also mein Praktikumszeugnis, und da stand drin außergewöhnlich gute Computerkenntnisse oder sowas. Und okay, das war vor einigen Jahren. Und ich würde sagen, ich interessiere mich für Technik, aber es gibt sicher Menschen, die da noch affiner sind. Das mit Sicherheit, es gibt ja immer eine Steigerung. Was ich spannend finde, ist, du hast gerade selber gesagt, ich habe mein Arbeitszeugnis gesehen. Das ist, fand ich überraschend. dass du das in deinem eigenen Wortgebrauch auch so selbstverständlich umsetzt. Aber du sagst ja auch, du kannst ja auch noch Umrisse erkennen. Also sehen ist ja jetzt für dich jetzt auch nichts, was jetzt komplett aus der Welt ist. Wie sieht's denn aus, wenn ich jetzt, aber das, die Frage hat sich eigentlich schon erübrigt. Ich hatte jetzt die Frage mir noch überlegt, Zoom oder Microsoft Teams, aber das haben wir durch unser Gespräch eigentlich schon fast gelöst. Da brauchen wir nicht weiter fragen. Nächste Frage, die ich mir überlegt habe, ist Remote, digital online oder doch lieber analog mit vor Ort treffen? Digital online mit analog treffen. Also beides ist gut. Also Hybrid. Hybrid, genau. Ja. Ah, perfekt. Mhm. Lieber synchron mit den Leuten arbeiten oder doch asynchron erstmal alleine arbeiten und dann später zusammenführen? Lieber erstmal synchron, dann asynchron und dann wieder synchron. Okay, verstehe. Ja, sehr schön. Gute Antwort. Gute Antwort. Und jetzt meine letzte Frage. Wie wäre denn eine perfekte Welt, in der du studierst, ohne dass du größere Hürden und Barrieren hast? Also eine perfekte Welt, in der ich studiere ohne besondere Hürden, wäre, wenn ich nicht auf meine Belange aufmerksam machen müsste, sondern wenn ich einfach wie alle anderen in die Hochschule gehen könnte, müsste die Raumtüren zum Beispiel beschriftet werden in Brailleschrift, ich könnte Silocra finden oder es auf dem, also so ein paar Beispiele, ja, auf dem Boden gäbe es so tastbare Indikatoren, damit ich weiß, wo, wie verläuft der Weg, wenn es Aufmerksamkeits so Infopoints gäbe oder einfach nur aufmerksame Menschen, die zu mir sagen, ich bin hier und nicht, wenn ich an denen vorbeigehe, auf einmal ganz ruhig sind und dann weiß ich nicht, sind sie noch da oder nicht. Ne? Gerade wenn man so in so einem Flur entlangläuft und da sind Grüppchen, Menschen quatschen und das hilft natürlich zur Orientierung. Ich weiß dann, da sind sie da, wenn sie reden, aber wenn sie auf einmal aufhören zu reden, dann weiß ich nicht, sind sie noch da. Genau. Natürlich wäre es auch praktisch, wenn es Hilfsmittel gäbe an der Hochschule, wenn ich sowas wie sprechenden Computer mir ausleihen könnte oder wenn ich irgendwo eine Möglichkeit hätte, auch was auszudrucken, in Brailleschrift zum Beispiel oder in der Bibliothek einfach mal sagen könnte, können Sie mir bitte dieses Buch, diese paar Seiten aus dem Buch, ich brauche das Kapitel 6, Seite 27 bis 34, können Sie mir das bitte mal eben einscannen und zuschicken per E-Mail. Das wäre natürlich traumhaft. Ja, sehr schön. Also ich würde sagen, also ich habe echt viel erfahren von dir heute. Ich bedanke mich total, dass du dir die Zeit genommen hast und mir mal so ein bisschen mich in deine Welt reingelassen hast, weil das hochspannend ist. Und ich habe eigentlich noch 1000 Fragen, aber wir haben jetzt schon 1,5 Stunden durch und ich hatte heute auch einen langen Tag, du wahrscheinlich auch. Ich fand's super. Vielen Dank für deine Zeit und für deine Tipps auch. Im Grunde kann ich viel mitnehmen, was wir hier besser machen können. Ja, auf jeden Fall auch dir vielen Dank, dass ich die Möglichkeit erhalten habe, hier mit dir sprechen zu können. Und ich möchte auch hervorheben, dass ich doch sehr gerne an der TH studiere und mir die Atmosphäre sehr gefällt. Auch die Lehrenden und die Dozierenden und Mitarbeitenden dort sehr entgegenkommen sind. Und ich denke mal, mittels einer guten Kommunikation und eines Willens mehr Austausch und Miteinander zu schaffen, ist auf jeden Fall für die Zukunft sicher oder gesicherter, dass es besser wird für Studierende mit Behinderung. Es gibt ja auch Förderprogramme, es wird inzwischen auch Inklusion gefördert vom Land. An Hochschulen gibt es Fördergelder für Barrierefreiheit, für die Umsetzung und so weiter. Also ich bin guter Hoffnung, dass sich da noch mehr tun wird. Und dank solcher Beiträge wie diesen jetzt, der von dir initiiert worden ist, können wir ja auch nur dazu beitragen, dass das Ganze noch besser wird. Vielen lieben Dank. Gerne doch.